vervollständigen. Das ist jetzt also das, was um uns herum ist. Ja? Das hier habe ich damals mal gemacht, da habe ich ein Buch draus gemacht, da habe ich die ganzen Kartenbeilagen, die ich halt übersetzt und halt irgendwie so zusammengefasst. Wenn ich mich doch heute irgendwie so rumbuse, dann erfolgreicher Abschluss einer Angelegenheit und Neuschöpfung der eigenen Welt, also der Beginn des neuen Spiels, der Versuch der Neuordnung all seiner Möglichkeiten von einem scheinbar gänzlich neuen Standpunkt aus. Dadurch das Entstehen von Neugier, sinnlicher Daseinsverlust, selbstverständlich auch neuer Verlockungen und Verführungen. Und Wasser. Neun Schwerter. Ich bin nicht damit zufrieden. Einfach das Problem, das ich nicht über das Gefühl sprach. Das sind jetzt seine Hoffnungen und Ängste, die damit verbunden sind. Erkenntnis der bisher unterschätzten Möglichkeiten, die man seiner Herkunft verdankt. Reichtum und überliefernden Wissen, bewährte Künste zur Bewältigung des Lebenskampfes, aber auch das Kraftfeld der Beziehung, vor allem von denen, die man seinen Verwandten, auch seinen Jugendfreunden verdankt. Gesellschaftliches Unglück aus der Fantasielosigkeit, die das Opfer verhindert, aus naheliegenden Lehren aus der Vergangenheit, naheliegende Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Unglück aus falschem Stolz. Das sind die beiden Seiten. Das ist ja Hoffnung und Angst. Ne? Die letzte Karte war. Hoppa! Man ist gesellschaftlich geschätzt und begehrt und drückt durch die Sympathie von Frauen und Männern, denen man schon durch Aussehen und Auftreten angenehm ist, den Mittelpunkt der Beachtung. So köstlich. Die Frau, die ein Leitbild junger Männer ist, die durch ihren Geist einen sehr starken Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, also Ehefrau, Geliebte von Politikern, auch von einflussreichen Künstlern oder auch sonst von Männern, deren wichtigstes Lebensziel zu sein scheint, ihr ganzes Leben, wie ein geschlossenes, schönes Kunstwerk zu gestalten. Sie ist selbst künstlerisch begabt und auf alle Fälle die Anregerin, die Muse jeder künstlichen Betätigung. Es ist die Frau, die eigentlich nicht die Sache an sich Bedeutung besitzt, sondern wie man sie ausführt, ist wichtiger als das Ziel selbst. Du musst es jetzt abstrahieren, nicht, dass ihr also Personen bezahlt. Ne? Das kann die Antwort sein. Das kann die Antwort in dem Moment lauten, mit der Wit. Das Ziel ist wichtig, sondern der Weg, den man geht. Nicht das, was man erzeugt, ist wichtig. Und die Tatsache, nicht das, was man erzeugt, sondern wie man es erzeugt. Ja, das ist eine schöne Antwort, weil ich mal halt genau davon was schon Gedanken gemacht habe. Genau, also auf der Kurzform. Du würdest mir jetzt also sagen, dass es gepasst. Ja. Das hat schön gepasst. Ach, halt so eine Zettel mitholen und das mal neu lernen. Also so gewisse Sachen halt, so gerade das Letzte, also wo ich hinkomme, ist jetzt geh nicht hin und hol nur, das muss ich jetzt abhaken und das und das und das und die Leute stehen nochmal, sondern geh den Weg und guck, wie geht's dir da damit und hab auch dein Spaß da. Das hier ist für mich, sagen wir mal, der. Das hier ist für mich jetzt so gerade am Ohrenbund gewählt, das Loslassen von einer alten Vorstellung. Das hat ja auch gestimmt. Ja. Loslassen von einer alten Vorstellung. Wobei die hier also auch noch an der Hoffnung und Angst da natürlich auch mitspielt. Na? Die Trennung von dem Alten hat schon längst stattgefunden. Der Tod ist Vergangenheit. Ne? Es ist verdammt wichtig, wo die sind, die Karten. Ne? Das ist natürlich genauso gut, sehen, dass der Ordner hätte den Prozess noch vor dir gehabt. Es ist kein Prozess, der dich irgendwie Tränen kostet. Der Tod ist ein Schnitter und nicht ein Quäler.